Dialoge, Seite 141. Ich werde in jeder Richtung, in jeder Partei ein ergebenes Organ zählen. Ich werde ein aristokratisches Blatt in der aristokratischen Partei, ein republikanisches in der republikanischen Partei, ein revolutionäres in der revolutionären Partei, nach Bedarf ein anarchistisches in der anarchistischen Partei. Wie der Gott Vishnu wird meine Presse 100 Arme haben, und diese Arme werden über das ganze Land in alle Nuancen jedweder Meinung mit ihren Händen befühlen. Man wird auf meiner Seite stehen, ohne es zu wissen. Diejenigen, die glauben werden, ihre Sprache zu sprechen, werden die meinige sprechen. Die, welche glauben werden, die Richtung ihrer Partei zu vertreten, werden die meinige vertreten. Die, welche glauben werden, unter ihrer Fahne zu marschieren, werden unter der meinigen marschieren.